das Christkind, nun bist du wieder da. Liebes Christkind, ich hab dich jedes Jahr. Liebes Christkind, ich kenn kein größer Freud. Christkind, du bist mein liebster Freund. Liebes Christkind, du liegst in einer Krippe. Liebes Christkind, wie jedes Jahr so lieb. Liebes Christkind, du bleibst nicht ewig klein. Christus, 2000 Jahre muss sein. Ich bleib bei dir, mir kommt kein anderer ins Haus. Wozu auch, du gefällst mir ja. Kein Mensch hört mir so zu wie du. Und Christus, du lachst mich auch nie aus. Liebes Christkind, ich glaub nicht an den Kram. Liebes Christkind, man muss dich gar nicht haben. Liebes Christkind, ich bleib dir immer treu. Christus, mit dir ich mich stets freu. Ich bleib bei dir, mir kommt kein anderer ins Haus. Wozu auch? Du gefällst mir ja. Kein Mensch hört mir so zu wie du. Und Christus, du lachst mich auch nie aus. Liebes Christkind, Halleluja. Liebes Christkind, Halleluja. Liebes Christkind, ich kenn kein größer Freud. Christus, du bist mein liebster Freund. Christus, du bist mein liebster Freund. Christus, du bist mein liebster Freund.